haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Heilerin. Meine neue Klientin hieß Francesca Ulmer und sie besaß einen Coiffeursalon in der Innenstadt. Als ich den Laden betrat, war nur einer der Stühle besetzt. Die Chefin führte mich in einen kleinen Nebenraum. Eigentlich kann ich mir keinen Privatdetektiv leisten. Das sagen alle, die das Honorar drücken möchten. Sie könnten sich ein Jahr lang bei mir die Haare schneiden lassen. Und zwischendurch sterbe ich den Hungertod. Dazu 400 Franken in bar. Das ist sehr bescheiden. Es ist auch nur ein kleiner Auftrag. Auch das sagen alle, die dann erwarten, dass ich Tag und Nacht im Einsatz bin. Vielleicht legt sich alles mit ein paar Anrufen. Das bezweifle ich. Sie sagten mir am Telefon, dass Ihre Schwester verschwunden ist. Meine Halbschwester. Ihr Manager lässt mich nicht mehr an sie heran. Ihre Schwester ist Künstlerin. Nein, sie arbeitet als Heilerin. Auch das noch. Ich glaube ja auch nicht daran, aber angeblich kann sie Erfolge vorweisen. Es gibt Menschen, die ganz von alleine gesund werden und dafür einen Sündenbock benötigen. Das verstehe ich nicht. Menschen können mit dem Schicksal nicht umgehen. Sie benötigen für alles eine Erklärung. Deshalb gibt es Handaufleger und andere Scharlatane. Paola ist nicht so. Oder besser, sie war nicht so, bis dieser Manager auftauchte. Manager tauchen überall auf, wo man leicht Geld verdienen kann. Sie vertraut ihm. Wahrscheinlich ist er mehr als nur ein Manager für sie. Manager und Geliebter? Wie heißt der Mann? Andres Lichti. Er hat auch schon für Musiker gearbeitet. Was genau soll ich für Sie tun? Ich möchte wissen, ob es Paola gut geht. Ich erreiche sie nicht mehr, schon seit Wochen. Ich verstehe einfach nicht, weshalb sich Paola nicht mehr bei mir meldet. Ein kurzer Anruf würde genügen. Ich werde mich darum kümmern. Für 400 Franken und einen Haarschnitt? Ich dachte, ich könnte ein Jahr lang jede Woche vorbeikommen. Okay, zwei Haarschnitte. Aber zuerst kümmern Sie sich um Paola. Wir gingen nach vorne und sie gab mir aus der Kasse die versprochenen 400 Franken sowie alle Angaben zu ihrer Halbschwester und dem Manager. Als erstes machte ich mich auf den Weg zu Paola Cambers Wohnung. Meine Klientin besaß keinen Zweitschlüssel, aber das war auch nicht nötig, denn die Wohnungstür war nicht abgeschlossen. In der Wohnung war jemand. Sie haben mich zu Tode erschreckt. Das ist maßlos übertrieben. Sie sehen einigermaßen lebendig aus. Erinnern Sie sich an mich, Maloney? Achim Bleisenk. Wie könnte ich Sie vergessen? Selten ist mir jemand derart auf die Nerven gegangen wie Sie. Jetzt übertreiben Sie aber. Wir haben immer hervorragend zusammengearbeitet. Das ist mir entgangen. Suchen Sie auch nach Paola Camba? Sie habe ich garantiert nicht gesucht. Die Tür war nicht abgeschlossen. Das ist seltsam. Und weshalb suchen Sie nach ihr? Meine Klientin ist mit ihr befreundet. Sie befürchtet, dass Paola etwas zugestoßen ist. Da scheint sie nicht die Einzige zu sein. Was haben Sie hier vorgefunden? Nichts Auffälliges. Eine ganz normale Wohnung. Jemand scheint regelmäßig den Briefkasten zu leeren und auch die Pflanzen zu gießen. Zudem riecht es nicht miefig. Und trotzdem ist Paola nicht zu Hause. Für wen arbeiten Sie? Für eine nahe Verwandte von Paola. Ihre Halbschwester? Das geht Sie nichts an. Haben Sie schon mit Paolas Manager gesprochen? Andres Lichti? Ja. Der blockt alles ab. Er sagt, dass es Paola gut geht und dass sie ihre Ruhe haben möchte. Vielleicht ist es ja tatsächlich so. Meine Klientin bezweifelt das. Wir sollten uns zusammentun, Maloney. Sollten wir das, ja? Wie viel bezahlt Ihre Klientin? Ich arbeite auf Erfolgsbasis. Das ist noch schlechter als das, wofür ich arbeite. Ich würde mein Honorar mit Ihnen teilen. Ohne mich kriegen Sie keinen Rappen, weil Sie unfähig sind. Ich werde Ihnen das Gegenteil beweisen. Und jetzt verschwinden Sie aus dieser Wohnung. Ich war zuerst da. Da ich davon ausging, dass er bereits alles durchwühlt hatte, tat ich ihm den Gefallen. Der Manager von Paola hatte sein Büro in einem Turm aus Glas. Er belegte nur gerade 10 Quadratmeter. Immerhin konnte er sich eine Mitarbeiterin leisten. Ich gebe keine Auskünfte über Paola. Wenn Sie eine Heilerin suchen, können Sie sich auch an mich wenden. Lass das, Olivia, du bist noch nicht so weit. Und ob ich das bin? Woran leiden Sie? Jeden Tag an etwas anderem. Das ist sehr gut. Andres kann Ihnen ein Abo anbieten. Soll ich Sie hier oder bei Ihnen zu Hause behandeln? Du behandelst niemanden. Sie scheinen bereits Nachwuchs zu rekrutieren. Olivia ist noch lange nicht so weit. Das stimmt nicht. Gestern habe ich einem Nachbarn die Kopfschmerzen geheilt. Kopfschmerzen heilt man nicht, weil Kopfschmerzen keine Krankheit sind. Aber sie sind schmerzhaft. Haben Sie Kopfschmerzen? Das Verschwinden von Paola Kamba bereitet mir Kopfschmerzen. Siehst du? Ich kann ihn behandeln. Hör endlich auf damit. Du bist keine Heilerin. Wenn du trotzdem als Heilerin Geld verdienen möchtest, musst du extrem überzeugend sein. Und das bist du noch nicht. Sie sollten wieder gehen. Ich gebe keine Auskünfte über Paola. Das sollten Sie aber. Mein Name ist Philip Meloni. Ich bin Privatdetektiv und ich gebe keine Ruhe. Noch so einer. Die Leute verschwenden ihr Geld. Ich bleibe, bis sie mir sagen, was mit Paola los ist. Also gut. Olivia, geh in den Supermarkt und kauf was Gutes für heute Abend. Wie heißt das Zauberwort? Bitte. Gerne. Wir warteten, bis sie in den Lift gestiegen war. Andres Lichti zeigte auf einen Stuhl. Ich setzte mich und er ging zum Fenster. Offenbar schaute er nach unten, als wolle er sich vergewissern, dass das Nachwuchstalent tatsächlich das Haus verließ. Schließlich wandte er sich mir zu. Das muss unter uns bleiben. Was muss unter uns bleiben? Alles, was ich Ihnen jetzt erzähle. Das geht nicht. Ich bin meiner Klientin Rechenschaft schuldig. Paola befindet sich in einer Lebenskrise. Das soll vorkommen. Vielleicht sollte sie eine Heilerin konsultieren. Das ist nicht lustig. Paola hat ernsthafte psychische Probleme. Deshalb schotte ich sie ab. Sie befindet sich zurzeit in einer Privatklinik. Die Heilerin ist krank? Es begann alles damit, dass sie an der Grippe erkrankte. Sie hat plötzlich alles in Frage gestellt. Dabei hat sie echt Talent. Mit ihrer Ausstrahlung kann sie Leute heilen. Aber sie glaubt nicht mehr daran. Deshalb arbeiten Sie mit der Nachwuchsheilerin zusammen. Olivia weiß nicht, worauf es ankommt. Es spielt letztlich keine Rolle, ob jemand heilen kann oder nicht. Es geht nur darum, eine bestimmte Aura zu vermitteln. Und Paola hat diese Aura. Sie hatte sie, aber jetzt ist sie weg. Ach, die Leute spüren das sofort. Deshalb habe ich ihr geraten, sich in die Klinik zurückzuziehen. Es sollte doch möglich sein, mit ihr zu sprechen. Nein, sie spricht mit niemandem, auch nicht mit mir. Schon seit über einer Woche. Und leider wird es immer schlimmer. In welcher Klinik befindet sie sich? Das muss ich Ihnen nicht sagen. Aber Paolas Halbschwester schon. Ich werde es mir überlegen. Und ich werde alle Privatkliniken aufsuchen, bis ich sie finde. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Als ich unten aus dem Fahrstuhl trat, kam mir die Möchtegern-Heilerin entgegen. Sie würdigte mich keines Blickes. Ich fuhr in mein Büro und rief meine Klientin an. Sie glaubte kein Wort von dem, was Paolas Manager mir erzählt hatte. Am frühen Morgen klopfte es an der Tür. Ich reagierte nicht, doch das Klopfen wurde heftiger und ging in ein Poltern über. Schließlich rief ich durch die Tür, dass ich in 10 Minuten bereit bin für die erste Audienz des Tages. Als ich frisch geduscht die Tür öffnete, ging Achim Bleising wortlos an mir vorbei und setzte sich. Meine Klientin hat mir das Mandat entzogen. Sie geht heute noch zur Polizei. Das sind 2 schlechte Nachrichten aufs Mal. Allerdings, Sie müssen mir finanziell unter die Arme greifen. Ich muss gar nichts. Dann werde ich die nächsten Tage hier bei Ihnen wohnen. Ich habe nicht vor, Sie zu heiraten. Ich auch nicht, aber ich kann mir in der Schweiz kein Hotel leisten. Sie könnten heim zu Muttern fahren. Nichts da. Ich werde Paola Kamba suchen auf eigene Rechnung. Und diese eigene Rechnung soll ich begleichen. Es genügt, wenn Sie mir 400 Franken leihen. Damit komme ich klar. Ich leihe Ihnen nichts. Aber ich habe einen Auftrag für Sie. Das ist auch okay. Was soll ich tun? Paola befindet sich angeblich in einer Privatklinik. Die geben aber keine Auskünfte. Sie müssen persönlich vorbei und sich diskret nach ihr erkundigen. Oh. Das wird enorm zeitintensiv. Da müssten Sie mir mindestens 600 anbieten. Ich bitte Ihnen 200. Sie nutzen meine Notlage schamlos aus. Das ist hier so üblich. Von nichts kommt nichts. Also gut, 300 plus eine Tankfüllung und ich lege sofort los. Wir einigten uns schließlich auf 250 ohne Tankfüllung. Nachdem ich es mir bei 3 Tassen Kaffee gemütlich gemacht hatte, stürmte meine Klientin in mein Büro. Deshalb unternehmen Sie nichts. Lichti lügt uns alle an. Paola ist in keiner Klinik. Das überprüfe ich gerade. Ja, das sehe ich. Ich war gestern in Paolas Wohnung. Sie war nicht abgeschlossen und es scheint sich jemand um die Wohnung zu kümmern. Klar, ihr Manager wohnt ja die ganze Zeit bei ihr. Wie viel verdient Paola als Heilerin? Sehr viel. Aber das kassiert alles der Lichti. Er lebt von ihrem Geld. Dann hat er kein Interesse, dass sie längere Zeit von der Bildfläche verschwindet. Vielleicht wollte sie sich von ihm trennen. Und er hat sie umgebracht. Männer tun so etwas, die können nicht loslassen. Ich kann sehr gut loslassen. Deshalb bin ich die meiste Zeit allein. Und weil Sie ein Mann sind, glauben Sie den Blödsinn, den Andres Lichti verzapft. Ach. Eine Krise wegen einer Grippe, das ist doch Blödsinn. Vielleicht hat Paola gemerkt, dass sie gar nicht heilen kann. Das wäre ein guter Grund für eine Existenzkrise. Ach was, in unserer Familie gibt es so etwas nicht. Wir sind keine Psychos. Wenn sich Ihre Schwester in einer Klinik aufhält, dann werde ich sie finden. Während Sie hier gemütlich Kaffee trinken. Ein Mitarbeiter arbeitet daran. Jetzt bezahle ich schon zwei Leute. Was kommt als nächstes? Ihr Onkel, eine Tante, ein Enkel? Ich kann Sie beruhigen. Ich habe keine Enkel. Ich beruhige mich erst wieder, wenn ich weiß, wo Paola steckt. Kennen Sie Lichtis Nachwuchshoffnung, die auf den Namen Olivia hört? Olivia Mitchell? Ja. Ja. Paola hat mir von ihr erzählt. Sie hat kein Talent. Sie hat es einzig auf Lichti abgesehen. Glauben Sie, dass die beiden Paola loswerden wollten? Ich glaube gar nichts. Sie sollten sich jetzt wieder um die Haare ihrer Kunden kümmern. Sie schicken mich zurück zur Arbeit und was ist mit Ihnen? Wann arbeiten Sie? Ich versuchte ihr klarzumachen, dass ich nicht arbeiten konnte, während sie mich anschrie. Schließlich hatte sie ein Einsehen und ging. Ich gönnte mir eine weitere Tasse Kaffee. Es war früher Nachmittag, als mein Kollege auftauchte und einen Daumen in die Höhe streckte. Ich habe sie gefunden. Und weshalb haben Sie sie nicht mitgebracht? Es ist kompliziert. So ist das Leben ganz allgemein und an beschissenen Tagen im Besonderen. Was? Spielt keine Rolle. Erzählen Sie, was Sie herausgefunden haben. Ich will einen Bonus von 200 Franken. Jetzt sofort. Das ist Erpressung. Das ist Marktwirtschaft, Maloney. Zwischen uns gibt es den freien Handel mit Informationen. Frei heißt nicht gratis. Sie kriegen keinen Bonus. Na gut, man kann es ja mal versuchen. Also, wo steckt die Heilerin? Sie ist abgehauen. Aus der Klinik. Sie ist gestern nicht von einem Spaziergang zurückgekommen. Ach. Angeblich ist sie in ein Auto gestiegen, das vor der Klinik hielt. Aber es hat sich niemand das Kennzeichen notiert. Das ist typisch. Ich notiere mir ständig Kennzeichen. Das kann irgendwann nützlich sein. Wir sollten uns noch einmal in Paolas Wohnung umschauen. Genau. Ich habe alles fotografiert. Wenn sie gestern Abend in der Wohnung war und die Kleider gewechselt hat, dann kann ich das anhand der Fotos belegen. Toll. Und dann wissen wir auch gleich, was sie heute trägt. Ja, das ist genial. Finden Sie nicht? Ich klatschte lauen Beifall, während Achim Bleising auf sein Handy starrte. Als ich in seinen Wagen stieg, zeigte er auf die Benzinanzeige. Ich erlaubte ihm 10 Liter auf meine Rechnung zu tanken. Diesmal kamen wir nicht so leicht in die Wohnung. Genau genommen kamen wir gar nicht rein, weil die Polizei alles abgesperrt hatte. Eine Stunde später erfuhren wir, weshalb. Üble Sache, Maloney. Heute Morgen wurde am Flussufer die Leiche von Paola gefunden. Es deutet alles auf ein Gewaltverbrechen hin. Man hat sie vor der Klinik verschleppt und getötet. Was für eine Klinik? Die Frau befand sich bis gestern in einer Privatklinik. Eine bekloppte Bekannte von Maloney. Weshalb überrascht mich das nicht? Wie lange ist die Frau schon tot? Vermutlich seit gestern Abend. Sind Sie jetzt eigentlich zu zweit unterwegs? Soll der junge Mann vielleicht auch so enden wie Sie, Maloney? Ich bin selbstständig. Ich unterstütze Herrn Maloney nur in diesem speziellen Fall. Was für ein spezieller Fall? Der Mord an Paola Kammer. Dafür sind wir zuständig, Maloney. Darf ich auch mal etwas sagen? Name, Heimatort und Blutgruppe. Es ist endlich an der Zeit, dass Frau Kammer der Prozess gemacht wird. Jawohl. Seit Monaten steht ihr Wagen ständig im Parkverbot. Jawohl. Auch vor vermieteten Parkplätzen schreckt sie nicht zurück. Jawohl. Das hat sich erledigt. Wieso? Haben Sie Ihr Auto beschlagnahmt? Ja, das wäre großartig. Frau Kammer wurde getötet. Hoppla. Ist das nicht ein bisschen streng? Ich meine, ein paar Jahre Zuchthaus hätten doch auch gereicht. Jawohl. Leute wie Sie sollte man auf den Mond schießen. Wie bitte? Also von einem Deutschen lasse ich mir nichts sagen, jawohl. Sie sind verhaftet auf der Stelle. Ich? Aber warum? Ich bin ein aufrechter Schweizer mit Stammbaum. Sie haben Frau Kammer gehasst. Jawohl. Sie sind der Tat dringend verdächtig. Was? Ich? Haben Sie einen Dachschaden? Sind Sie vielleicht eingewandert? Das war eine Bandbeleidigung. Jetzt ist recht. Namen des Volkes, Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Genau, Malo. Anschließend fuhr ich zurück in mein Büro ohne Achim Bleising und ohne Polizeieskorte. Meine Klientin rief mich am Abend an und weinte bitterlich über den Verlust ihrer Schwester. Am nächsten Morgen besuchte ich meine Klientin in ihrem Coiffeursalon. Ihre Augen waren gerötet und sie wanderten im Raum umher, als suchten sie einen Halt. Man sagt doch, dass Arbeit ablenkt, aber mich lenkt sie nicht ab. Ich muss ständig an Paola denken. Die Polizei wollte mir nicht sagen, wie sie zu Tode kam. Musste sie leiden? Das kann ich nicht beantworten. Sie wurde offenbar in der Klinik abgeholt, in der sie sich freiwillig aufhielt. Ich verstehe das einfach nicht. Paola hatte nie psychische Probleme. Vielleicht hat ihr Manager sie unter Drogen gesetzt. Weshalb sollte er das tun? Das ist ein undurchsichtiger Typ. Das allein macht ihn nicht zum Mörder. Wer soll er sonst gewesen sein? Wer profitiert vom Tod ihrer Schwester? Ich will nichts von ihrem Geld. Wenn keine Kinder da sind, profitieren die Eltern und die Geschwister. Man bringt doch nicht seine Schwester um. Zudem ist sie nur meine Halbschwester. Mein Anteil dürfte winzig klein sein und sie war nicht reich. Sie hat doch alles diesem Lichti abgegeben. Wann hatten Sie zuletzt mit Paola gesprochen? Das ist 3 Wochen her. Wir haben 1-2 Mal die Woche telefoniert. Haben Sie gewusst, dass sie an Grippe erkrankt war? Das war im Frühling. Das ist doch halb so wild. Offenbar begann sie an ihrer Berufung zu zweifeln. Das ist doch ganz normal, dass sich die Heiler nicht selbst heilen können. Psychologen haben doch auch alle einen Dachschaden und Schuldenberater können nicht mit ihrem eigenen Geld umgehen. Man hilft anderen, weil man sich selbst nicht helfen kann. Das ist eine interessante Theorie. Ja, aber sie hilft uns nicht weiter. Ich glaube, dass Paola in dieser Klinik Zuflucht gesucht hat. Vor ihrem Manager. Bevor ich mich dem Manager widmete, verschwendete ich meine Zeit damit, ein 30 Textnachrichten meines deutschen Kollegen zu lesen, der offenbar keine Skrupel hatte, mich erneut um Geld anzupumpen. Er wartete in der Nähe der Klinik, aus der Paola Kamba geflüchtet war. Ich habe erstklassige Neuigkeiten. Weshalb rufen Sie nicht einfach an? Weil man geschäftliche Dinge von Angesicht zu Angesicht regeln sollte. Es gibt nichts mehr zu regeln, da Sie nicht mehr für mich arbeiten. Moment. War ich es, der herausgefunden hat, wo sich Paola aufhielt? Dafür habe ich Sie bezahlt. Ich weiß aber mittlerweile noch mehr. Dann rücken Sie heraus damit. 400. Ist das ein fairer Preis? 400 ist eine Frechheit. Ich bin doch nicht der Pestalozzi. Was für ein Pestalozzi? Wer ist das? Bezahlt er besser? Das ist eine Schweizer Redewendung. Ich habe mit einer der Pflegerinnen gesprochen. Paola hat von ihrem Zimmer aus jemand angerufen, bevor sie die Klinik verließ. Machen Sie es nicht spannend. Ich habe Zeit. Ich zähle jetzt bis 400. 1, 2. Hier. 3. Hier sind 200. Mehr habe ich nicht dabei. Da vorne im Dorf gibt es einen Bankautomaten. 200, das ist mein letztes Angebot. Gut, aber das nächste Mal bitte 200 Euro. Mit wem hat Paola Kamba gesprochen? Mit ihrem Manager. Die Pflegerin hat eindeutig gehört, dass Paola den Vornamen Andres mehrfach gesagt hat. Offenbar führten alle Wege zu Herrn Lichti. Ich fuhr zurück in die Stadt und zu jenem Geschäftshaus, in dem Lichti traurig aus dem Fenster schaute. Ich zeigte mich unbeeindruckt. Wir hatten Großes vor. Eine internationale Karriere. Paola war richtig gut und sie sah gut aus. Ich hätte sie perfekt vermarkten können. Sie hat sie angerufen und ihnen mitgeteilt, dass sie nichts mehr mit ihnen zu tun haben möchte. Wer erzählt einen solchen Blödsinn? Das Gegenteil war der Fall. Sie wollte weiterhin ihre Einnahmen an sie abtreten. Paola konnte nicht mit Geld umgehen. Sie war süchtig nach Schuhen und Taschen. Sie hat ein Vermögen dafür ausgegeben. Wir einigten uns darauf, dass sie von mir nur ein Taschengeld kriegt. Den Rest habe ich für sie auf einem Bankkonto verwaltet, auf das sie keinen Zugriff hatte. Sie waren mehr als nur ihr Manager. Ja, Freund, Bruder, Liebhaber. Suchen Sie es sich aus. Und trotzdem waren Sie auf der Suche nach einem neuen Talent. Olivia, die hängt wie eine Klette an mir. War sie hier, als Paola sie anrief? Ja, worauf wollen Sie hinaus? Wo ist sie jetzt? Zu Hause, vermute ich. Sie studiert Bücher über berühmte Heiler. Ich frage sie danach ab. Aber nur, weil ich ein paar Stunden meine Ruhe haben möchte. Haben Sie mit ihr geschlafen? Ein einziges Mal. War ein Ausrutscher. Paola hat mir verziehen. Aber für Olivia war es mehr als ein Ausrutscher. Sie glauben doch nicht etwa, dass sie Paola getötet hat. Es schien, als würde ihm genau in diesem Moment ein Licht aufgehen. Ich fuhr ins Polizeipräsidium und eine Stunde später standen wir in der Wohnung von Frau Mitchell, die uns mit ihrem Blick am liebsten ins Pfefferland verwünscht hätte. Ich bin zutiefst erschüttert über den Tod von Paola. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Sie war eine herausragende Persönlichkeit und so ein lieber Mensch. Hören Sie sofort auf mit dem Unsinn! Sie haben Paola gehasst, weil sie alles hatte, was sie nicht hatten. Sie hatte Erfolg als Heilerin und sie hatte Erfolg bei Andres Lichti. Andres liebt mich. Er hat es nur verdrängt. So sind die Männer. Aber jetzt, da uns Paola nicht mehr stört, wird er erkennen, wen er tatsächlich liebt. Das klingt schon besser, Frau Mittel. Erzählen Sie uns, wie Sie Paola Camber getötet haben. Es ist einfach entsetzlich, was mit ihr geschehen ist. So ein gütiger Mensch, der immer nur allen geholfen hat. Es reicht! Was ist mit Ihrem Wagen? Den habe ich verkauft. Einfach so? Mir hat die Farbe nicht mehr gefallen. Vor allem die Blutspuren im Wagen. Sie haben Paola vor der Klinik angesprochen, haben ihr gesagt, dass Herr Lichti sie geschickt hat. Ist es jetzt eine Märchenstunde? Im Namen von Trude Gerster, Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Sie haben nichts gegen mich in der Hand. Absolut nichts. Die Polizei wird Ihren Wagen finden und im Wagen wird man genügend Beweismaterial sicherstellen. Der Wagen befindet sich bereits auf dem Weg nach Polen oder Weißrussland. So genau kann man das nie wissen. Diese Frau hält sich für besonders raffiniert. Solche Leute machen die dümmsten Fehler. Wann ist Paolas Beerdigung? Ich möchte mich so gerne von ihr verabschieden. Ich werde sie nie vergessen. Was für eine großartige Frau. Damit kommen Sie nicht durch, Frau Mitchell. Wir werden Sie stundenlang vernehmen, bis Sie die Wahrheit sagen. Frau Mitchell gestand erst, nachdem man ihren Wagen an der deutsch-polnischen Grenze ausfindig gemacht hatte. Angeblich soll es im Auto zu einem Streit gekommen sein, bei dem Paola Camber tödlich verletzt wurde. Das Gericht war anderer Meinung und verurteilte sie wegen Mordes. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Heilerin